الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سكبة الله دمهان دفلتن الله زيغم هايل بمهات شكايد من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Meine lieben Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es angesprochen, dass man nach seiner Versorgung strebt, dabei aber das Maß einhält, indem er kurz und prägnant sagte, ein Bett für den Mann, ein Bett für die Frau, eins für den Gast und das vierte ist für den Satan. Das vierte, mit dem vierten ist nicht wirklich die Zahl vier gemeint, sondern der Überschuss, der ein Tor zum Schlechten öffnet und zur Versuchung und zum Unnötigen und zur Verschwendung. Ihr kennt es, die Aussage, ich will anfangen zu beten. Ich will anfangen, mein Morgengebet rechtzeitig zu verrichten. Ich will religiös sein, ich will mich bessern, aber irgendwie klappt es nicht. Die innere Bereitschaft fehlt, man kommt nicht vorwärts. Dann ist genau dieser folgende Hadith ein Heilmittel für dich. Denn wenn du diesen Hadith umsetzt, zeigst du deinem Herrn subhanahu wa ta'ala, dass du es ernst meinst und dass du wirklich von ihm die Rechtleitung haben möchtest. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam brachte uns folgendes Bittgebet bei. O Allah, gib uns dir gegenüber so viel Ehrfurcht, dass sie uns davon abhält, dir gegenüber ungehorsam zu sein. Schenke uns so viel Gehorsam dir gegenüber, dass sie uns zu deinen Paradiesgarten bringt. Schenke uns so viel Gewissheit, dass sie uns die weltlichen Schicksalsschläge erleichtert. Lass uns unser Gehör, Augenlicht und unsere Kraft so lange, wie wir leben, genießen. Und mache, dass dies bis zum Tod bleibt. Und mache, dass unsere Rache nur den trifft, der uns Unrecht getan hat. Hilf uns gegen den, der uns feindlich gesinnt ist. Mache, dass es nicht unser Glaube ist, der eine Katastrophe darstellt. Mache, dass das weltliche Leben nicht unsere größte Sorge ist und auch nicht das Ziel unseres Wissens. Und schenke niemandem über uns Macht, der nicht barmherzig mit uns umgeht. Dieser Hadith ist überliefert bei Imam al-Tirmidhi und er sagt, der Hadith ist Hasan. Dieses Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam umfasst alles Gute in diesem nächsten Leben. Zunächst einmal bittet man Allah azza wa jal um Ehrfurcht. Diese basiert im Gegensatz zur bloßen Angst auf Wissen. Und somit bittet man Allah indirekt um Wissen über ihn und seine Religion. Allah sagt im Koran al-Karim, sinngemäß Surat Fatir 35-25, nur die Gelehrten unter den Dienern Allahs haben Ehrfurcht vor ihm. Nur die Gelehrten unter den Dienern Allahs haben Ehrfurcht vor ihm. Angst hingegen kann natürlichen Ursprungs sein. Die Angst vor einem Wolf, die Angst vor Armut, die Angst vor dem Unbekannten. Ehrfurcht hingegen ist im Herzen und wenn sie das Herz ausfüllt, begehen die Extremitäten keine Sünden, denn sie werden ja vom Herzen gelenkt. Danach bittet man Allah tabaraka wa ta'ala, nachdem er das Herz gefüllt hat mit Khashya, mit Ehrfurcht, bittet man ihn um Gehorsam, dass er einem dabei hilft, dass die Körperextremitäten das Gute umsetzen, damit sie einen zum Paradies führen. Und daran erkennen wir, liebe Geschwister, das Geheimnis des Erfolges, und damit meine ich den Erfolg eines gläubigen, muwaffaq Menschen, dem Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg verliehen hat, seine Religion umzusetzen. Das Geheimnis des Erfolges liegt nämlich genau darin, dass er sich seinem Herrn zuwendet und dass er genau diesen Erfolg von Allah ehrlich und aufrichtig erbittet. Wie in diesem Hadith. Wisst, der Prophet sagte, wisst, dass keiner seiner Taten wegen ins Paradies gelangen wird. Niemand von uns wird aufgrund seiner Taten ins Paradies gelangen. Sie fragten nicht einmal du, o Gesandter Allahs. Er sagte, nicht einmal ich, es sei denn Allah bedeckt mich mit seiner Vergebung und Gnade. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Dann bittet man Allah azza wa jal um Gewissheit. Und mit der Gewissheit ist gemeint, dass man im Herzen nicht nur die unterste Stufe des Glaubens erreicht hat und dann die höchste Stufe, dass man überzeugt ist davon und keinen Zweifel hat daran, dass jede Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, dass jede Sache in diesem Leben von Gott bestimmt ist und alles seiner Weisheit unterliegt. Denn dadurch, liebe Geschwister, fallen einem Schicksalsschläge leichter und man trauert zwar immer noch, weil das Trauern menschlichen Ursprungs ist oder eine menschliche Eigenschaft ist, aber man trauert nur noch in Grenzen. Wie eine Frau, wenn ihr Mann gestorben ist, trauert sie eben nur 3 Tage und auf die vorgeschriebene Art und Weise. Hiernach bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Gesundheit im Gehör, im Augenlicht, denn das sind alles Gaben, mit denen man Allah erkennt, mit denen man Allahs Religion kennenlernt. Das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam lässt auch die menschliche Seite des Zorns und sich Rächens nicht außer Acht, aber rückt all dies in die rechte Bahn. Deshalb bittet man Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass man, wenn einer einem Unrecht getan hat und man ihm dieses Unrecht heimzahlen will, sich rächen will, dass man sich tatsächlich nur bei demjenigen rächt, der einem Unrecht getan hat und damit dieses Unrecht nicht an andere Menschen, an unschuldige Menschen überschlägt. Jede Katastrophe, die von begrenzter Dauer ist, ist eine einfache. Denn sie wird irgendwann mal zu Ende sein. Und zwar für immer. Nicht so, wenn der eigene Glaube und die eigene Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala gestört sind. Und deswegen bittet man Allah azza wa jalla darum, dass man hinsichtlich seines Glaubens und seiner Beziehung zu Allah keinen Rückschlag erleidet. Was könnten Ausdrücke des Rückschlages sein? Dass der Glaube schwach wird, Gott bewahre. Dass man Verbotenes zu sich nimmt, nachdem man Erlaubtes immer zu sich genommen hat. Dass man, Gott bewahre, an falsche Dinge glaubt. Also manche Menschen, egal was man ihnen erzählt, vielleicht in ihrer Verzweiflung, glauben sie alles. Sie glauben, wenn du das isst, wenn du das trinkst, dann passiert das und passiert das. Und man bittet Allah subhanahu wa ta'ala auch um Zuflucht vor der Verdrossenheit und der Trägheit bei den Gottesdiensten. Ja, diese innere Bereitschaft, die du manchmal verspürst und dann sagst, jetzt möchte ich für 2 Raka'a für Allah beten. Auch wenn dich keiner sieht und es Nacht ist und es keine Gebetszeit ist eigentlich. Aber diese innere Bereitschaft, plötzlich morgen willst du fasten. Woher kommt das, wenn nicht von Allah tabaraka wa ta'ala? Und deswegen suchen wir Zuflucht davor, dass uns diese Sachen vom Herzen genommen werden. Dies steht im direkten Zusammenhang mit dem, was dir als Mensch wichtig ist. Deshalb heißt es dann im Dua, O Allah, mache, dass das weltliche Leben nicht unsere größte Sorge ist. Wenn dein Herz gefüllt ist mit Sorgen um Geld, um Macht, um Ansehen, um Gesundheit, um Haus, Auto, Studium, was auch immer, dann bleibt in deinem Herzen kein Platz mehr für Fasten, Beten, Koran lesen und was weiß ich. Diese Dinge, wie Geld, Macht und Gesundheit, sind Mittel zum Zweck und nicht Zweck an sich. Wer diese Gaben für sein nächstes Leben einzusetzen weiß, ist der erfolgreich. Und durch den Satz, mache, dass das weltliche Leben nicht das Ziel unseres Wissens ist, erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das Wissen um Allah und sein Gesetz die edelste Form von Wissen ist. Weltliches Wissen hingegen kann schädlich sein. Manche Gelehrte wie Imam al-Suyuti sagen, dass schädliches Wissen jenes ist, das den Charakter nicht formt und nicht zur Umsetzung sichtbarer Taten führt, durch die man später belohnt wird. Al-Munawi sagte, alles, was nicht von Taten begleitet wird, nicht gesetzlich erlaubt ist oder den Charakter formt. Das ist alles schädliches Wissen, das nutzt nichts. Davon hast du nichts. Wie viele Menschen kennen sich aus über weltliche Sachen, ob das bestimmte Produkte sind oder Fahrzeuge sind, die wissen alles darüber, aber sie haben davon keinen Nutzen, weder in diesem Leben noch im nächsten. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, gibt es ja noch den Feind von außen. Deshalb bittet man Allah Azza wa Jalla um Schutz vor ihm und schenke niemanden über uns Macht, der nicht barmherzig mit uns umgeht. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagt über dieses Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Selten ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam von einer Sitzung aufgestanden, ohne dieses Bittgebet für seine Gefährten zu sprechen. Und jetzt wisst ihr, warum seine Gefährten, die Sahaba radiallahu anhum, so eine besondere Stellung haben bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und was für ein Vorteil ist es, wenn man Dua macht. Deswegen seid nicht geizig darin, Dua zu machen für eure Geschwister und besonders für eure eigene Familie. Al-Fudayl ibn Iyad sagte einmal zu einem Mann: Wie alt bist du? Der Mann sagte: Ich bin 60 Jahre alt. Dann sagte der Imam zu ihm: Das bedeutet, seit 60 Jahren reist du zu deinem Herrn. Bald wirst du ankommen. Der Mann sagte: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Was soll ich machen? Dann sagte er: Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, ich bin ein Diener Allahs und ich werde auch zu ihm zurückkehren. Und wenn man weiß, dass man zu Allah zurückkehren wird, dann weiß man auch, dass man vor ihm aufgestellt sein wird. Und wenn man vor ihm aufgestellt sein wird, dann weiß man, dass man gefragt werden wird. Und wenn man gefragt werden wird, dann soll man sich auf die Fragen mit einer guten Antwort vorbereiten. Und dann sagte er: Ja, was soll ich machen? Wie ist der Ausweg? Ich habe nicht mehr viel Zeit und 60 Jahre sind vorbei. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist weniger als das, was zurückliegt. Der Mann sagte zu ihm: Es ist ganz einfach, es ist nicht so kompliziert. Mach künftig Gutes, dann wird dir Vergangenes alles vergeben. Tust du künftig aber Schlechtes, wirst du sowohl für Vergangenes als auch für Künftiges zur Rechenschaft gezogen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden verzeihen. Was für eine Barmherzigkeit Gottes, dass er uns immer wieder die Tür öffnet, er dir immer wieder quasi sagt: Wenn du ab jetzt einen neuen Weg einschlägst, einen Weg zu mir einschlägst, werde ich dir all das vergeben, was vor dir, was in der Vergangenheit gewesen ist. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد